Ich hätte schon noch eine Frage, und zwar, ich meine, ich fand den Vortrag sehr interessant, auch sehr gut. Würde aber, also ich erwarte irgendwie noch so ein bisschen wie so einen Ansatz, eine Antwort sozusagen auf die aufgetane Frage zum Thema revolutionärer Antifaschismus und nie wieder revolutionärer Antifaschismus. Wenn man jetzt bedenkt, früher hieß es immer Antifa, der Kampf ums Ganze. Und es ist nun mal wirklich nicht mehr der Kampf ums Ganze. Antifa, die schon erklärt hat. Aber irgendwie fehlt dann doch ein bisschen so in Antwortstoß oder irgendwas. Also ich erwarte einfach irgendwie. Der Antwortstoß wäre ja dann der konkrete Ansatz, was man anders machen könnte. Und das sage ich ganz offen, den Ansatz, den Masterplan, wie das geht, den haben wir nicht. Der ist in unserer Diskussion nicht rausgekommen und der existiert auch in unseren eigenen Köpfen nicht. Das liegt einerseits daran, dass es natürlich Gruppenprozesse sind, dass es eine Szene ist, wo man nicht einfach irgendein Programm diktieren könnte, sondern eben eine Sache ist, die man, wie es hier geschehen soll, miteinander diskutieren muss. Das liegt zum Zweiten daran, dass die radikale Linke lange Zeit gar nichts anderes gemacht hat als Antifa-Arbeit und selbst wenn man in die Zivilgesellschaft schaut, sind soziale Bewegungen immer Einpunktbewegungen gewesen. Das heißt, mitnichten irgendwelche, die sich der gesamten Gesellschaft in Gegnerschaft oder in feindlicher Absicht, sagen wir es so, angenommen hätte. Und zum Dritten bin ich zumindest davon überzeugt, und das ist, denke ich, auch aus dem Vortrag klar geworden, dass die Antifa, wie sie jetzt besteht, die verkehrte politische Form ist und auch den verkehrten Inhalt hat, um die Gesellschaft angreifen zu können. Natürlich wäre der Ansatz, den ich präferieren würde, dass es statt vielen Antifa-Gruppen viele kommunistische Gruppen oder viele gesellschaftskritische Gruppen gäbe, wo es dann meinetwegen Antifa-AGs geben könnte, wo aber nicht die Leute sich eigens dazu jede Woche treffen, um sich auszutauschen, an welchen Laternenpfosten jetzt welcher Nazi-Aufkleber neu hinzugekommen ist. Deswegen jetzt so in die Richtung wäre jetzt auch meine Idee gegangen, also dass es eine Gruppenstruktur geben muss, die sich mit, ich sage jetzt mal betont, internationalen oder nationalen Problemen beschäftigt, die existieren, Gesellschaftskritik einfordert und dann quasi Antifaschismus als einen Standpunkt aus dem Ganzen. Ja, wäre auch mein Vorschlag. Es muss man natürlich dazu sagen, das ist eine sehr abstrakte Formulierung, die man nicht in ein Gruppenaufbauprogramm pressen könnte, denn das wäre ja sofort der Aufruf, jetzt eine revolutionäre Partei oder ähnliches zu gründen. Da sind wir uns einig, dass wir davon noch Jahrzehnte entfernt sind. Leider. Ich fand ja hier Antifaschismus kann nicht revolutionär sein, ich fand ja durchaus sehr interessant, dass ich mich nicht gerade finde, dass man halt gesagt hat, okay, dann sind wir doch drauf auf und so, und Mensch, Leute, die also derartig fahren können, Erkenntnisse haben soll, die haben dann vielleicht noch mehr jetzt irgendwie, was ich dann auch übernehmen könnte für mich und so. Ich habe festgestellt, dass also viele Sachen, die irgendwie als der Weisheit als Schluss hingestellt wurden, als neues wissenschaftliche Erkenntnisse, also als quasi als Wahrheit. So, die also wo ich für mich denke, so, naja, also würde ich noch mal darüber diskutieren, so, weil das ist jetzt ein Kritikpunkt an den Worten hier. Okay, also das, was ich am Anfang gesagt habe, natürlich stellen wir unseren Diskussionsstand so vor, bis zu dem Punkt, zu dem wir gekommen sind, von dem wir auch ausgehen, dass er stimmt. Und die Punkte, wo ihr dann meint, sie stimmen nicht, sollten den Ausschlag zur Diskussion jetzt geben. Also wir wollten uns nicht hier hinsetzen und einen Masterplan präsentieren, sondern eben die Punkte benennen, die wir für diskutabel halten, was im Falle der Antifa so ziemlich alle sind. Ich hätte mal eine Verständnisfrage. Und zwar hattest du den Spruch, dass das Paradies oder die Errungenschaft für den Kommunismus am Ende von Flugblättern kritisiert, als eine Utopie halt oder als ein Ideal. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass es eine Absage an jegliche Utopie ist in eurer Position, die ja eigentlich in der Kritik immer mitschwingt, also eine Utopie? Ja und nein. Also nicht in jeder Kritik schwingt eine Utopie mit. Um zu sagen, was mich an der Gesellschaft, die wir jetzt haben, stört, um eine Kritik daran zu finden und mir zu begründen, warum die Dinge so sind, wie sie sind, brauche ich keine Utopie. Und Utopien neigen oft dazu, wie es betont wurde auch, dass sie eben sehr abstrakt sind. Das heißt, dass man Formulierungen wie für den Kommunismus auch ersetzen könnte wie für das Schlaraffenland. Und wenn man tatsächlich mit seiner Utopie sowas meint, also eine befreite Gesellschaft, von der man gar nicht weiß, wie sie aussieht, was das sein soll, sondern einfach nur ein positives Gegenüber haben will, gegenüber dem, was man hat, dann kann man sie sich eigentlich auch schenken. Denn die Sache, dass wir eine andere Gesellschaft haben wollen, ist ja klar. Da muss man nicht immer wieder irgendwelche Metaphern für die Dinge finden. Dass es uns natürlich antreibt, dass es irgendwann so sein könnte oder dass es vielleicht auch noch zu unseren Lebzeiten so sein könnte, dass wir mal ein schönes Leben haben, was immer der oder die Einzelne darunter versteht, das ist was, das kommt zur individuellen Motivation der Leute, die in der Linken oder der radikalen Linken aktiv sind, bestimmt immer dazu. Das kann man auch anerkennen, aber das ist in meinen Augen zumindest kein zentraler Bestandteil eines politischen Programms, denn ein politisches Programm muss heißen, sich radikal und, das kann man auch sagen, destruktiv mit der Gesellschaft, die wir jetzt haben, auseinanderzusetzen. Eben nicht konstruktiv, indem man sagt, wie macht man die Gesellschaft, die man hat, besser, sondern hart, negativ, wir wollen die Gesellschaft nicht mehr. Das heißt, eine Utopie, die man in das eigene Wirken einpflegt, ist eine negative Utopie. Von der brauche ich kein Bild und für die brauche ich eigentlich auch keinen Begriff. Ja. Oder ist das der Fall? Wir können natürlich versuchen, das zum Thema, wenn es jetzt zu Thema dazu ist. Okay, okay. Also ich muss sagen, ich stimme in weiten Zügen vollkommen zu, aber du hast im Vortrag angebracht, dass es ein Unterschied ist, also dass die Differenz zwischen Demokratiebewahrung und revolutionär gegeben ist, aber ich finde, der Unterschied ist gar nicht so groß, wenn man davon ausgeht, dass Demokratie in unserer Gesellschaft eigentlich nur falsch interpretiert wurde. Also wenn man die Grundzüge der Demokratie hernimmt und versucht dafür einzutreten und versucht die Demokratie so zu revolutionieren, wie es eigentlich gedacht war, dann sehe ich dort gar nicht so den großen Widerspruch drin, wie du es formuliert hast. Also kann sein, dass ich die falsch verstanden habe, aber es kam zumindest bei mir so an. Dann gehst du nicht aus von den Zuständen, die wir haben und die Demokratie genannt werden, sondern du gehst aus von einem ziemlich frei gewählten und dadurch auch beliebigen Ideal von Demokratie, wie sie zu sein hat. Aber wo nimmst du das her, wie sie zu sein hat? Wir haben nun mal die Gesellschaft, die wir haben, muss meinetwegen auch nicht Demokratie genannt werden, wenn euch das nicht schmeckt, aber es ist eine. Und damit hat man sich in der Art auseinanderzusetzen, indem man zur Kenntnis nimmt, wenn man die Demokratie oder wenn man den Staat, den wir jetzt haben, bewahren will, dann bewahrt man auch diejenigen Herrschaftsinstrumente, die uns davon abhalten, was anderes hinzusetzen, eine vernünftigere Gesellschaft. Und wenn du jetzt sagst, Demokratie wurde nur falsch umgesetzt, müsstest du vielleicht mal illustrieren, was eine richtig umgesetzte Demokratie heißen würde. Und ich erinnere daran, dass eine, wenn du darauf hinaus willst, Volksherrschaft auch eine Herrschaft ist. Also auch eine wirklich wortgetreue Umsetzung dessen, wo dann jeder sagt, jawohl, es ist eine Volksherrschaft, unterwirft die Leute irgendeiner zentralen Institution. Und das ist in der Gesellschaft, die wir haben, eben der bürgerliche Staat. Aber wenn du meinst, ich soll die Demokratie im eigentlichen Sinne formulieren, du hast ja in deinem Vortrag angeführt, dass demokratische Grundbegriffe praktisch auch bei Antifa-Demos als Schlagwort benutzt werden. Und genau das ist ja das, was Demokratie ausmachen sollte. Das sind die Grundzüge der Demokratie, Gleichheit, Freiheit und so weiter. Und eben, es ist ja halt ein verzerrtes Bild der Demokratie, wie sie zurzeit existiert. Und ich finde, wie gesagt, dass der Widerspruch zwischen Revolution und Bewahrung der Demokratie in dem Sinne gar nicht so gegeben ist. Also wenn du was anderes haben willst, als das, was wir jetzt haben, kannst du es nicht mehr als Bewahrung der Demokratie ausgeben. Du hast ja auch, oder gehst ja wahrscheinlich davon aus, dass das, was wir jetzt haben, keine Demokratie ist. Das ist eine verzerrte Demokratie. Also du findest es verzerrt, das hast du gesagt, weil sowas wie Freiheit und Gleichheit nicht gegeben sind. Aber auch dann müsstest du in dem nächsten Schritt klären, was sind Freiheit und Gleichheit. Und ich würde davon ausgehen, erstens ist es kodifiziert in so ziemlich jeder Verfassung demokratischer Staaten der Welt, dass Freiheit und Gleichheit gelten. Und zweitens sind Freiheit und Gleichheit eben in genau diesem abstrakten Sinne, dass jeder die Chance hat, seinen Willen unabhängig voneinander zu betätigen und dass die Leute das in gleichem Maße tun können, durchaus gegeben. Freiheit und Gleichheit, das ist zumindest meine Deutung der Dinge, sind fundamentale Voraussetzungen des Kapitalismus. Denn dafür muss es freie Warensubjekte geben und dafür muss es so etwas wie die Vertragsgleichheit der Leute untereinander geben. Und das sind Punkte, die sind gegeben. Und damit sind die Voraussetzungen von Demokratie durchaus erfüllt. Ich möchte noch kurz eine Anmerkung zu dir machen. Also du musst natürlich dazu auch denken, wenn du von Gleichheit sprichst, dass du gleichzeitig auch das gleiche Recht hast, auf der Straße einen Knüppel auf den Kopf zu bekommen, wie auch eine andere Person. Also das heißt, durchaus können alle Leute dieses gleiche Recht für sich wahrnehmen. Was ich aber dazu noch sagen möchte, ich kenne den Vortrag zwar bereits, aber dieses Ordnungsdenken, das ist mir ein bisschen aufgestoßen, so als Begriff. Also mir war das ein bisschen unklar, was du mit dem Ordnungsdenken meinst. Und ich vermute, dass unter dem Ordnungsdenken zu verstehen ist, wie die Verhältnisse liegen, also wie die Gewichtung in der Gesellschaft aussieht, in etwa in einer demokratischen Parteienlandschaft. Und damit halt noch meine andere Frage bzw. eine Anmerkung. Ich denke, dass du einerseits von der Quantität gesprochen hast, die inhaltlich nichts aussagt, aber gleichzeitig auch mit der Quantität gearbeitet hast, also indem du gesagt hast, wir sprechen hier von einer relativ erfolglosen Bewegung bzw. politischen Stimmung. Und es würde ja gleichzeitig heißen, wenn du sagst, die Antifa kann Deutschland nicht umboxen, wenn die Antifa so groß wäre, dass sie Deutschland umboxen könnte, wäre das natürlich nochmal eine andere Frage. Und außerdem muss man halt dann zu dieser Quantität fragen, mich interessiert es dann ganz speziell in diesem Moment, wer boxt Deutschland um? Also inhaltlich. Also was bedeutet das? Mit deinem letzten Satz hast du es ja eigentlich schon beantwortet. Das heißt, es ist nicht rein irgendeine Frage der Masse, die man mobilisieren kann. Da kann jede der bürgerlichen Parteien weitaus mehr Leute auf die Straße rufen und für weitaus reaktionärere Anliegen als wir. Und auch Teile der Nazi-Szene sind gegen die BRD. Das heißt, die würden sich in der allgemeinen Fassung auch dem Deutschland-Unboxen wahrscheinlich anschließen, aber eben für etwas Todverkehrtes. Und an dem Punkt hört es dann auf, eine Frage der Quantität zu sein. Natürlich lässt sich, wenn man möchte, dass eine linksradikale Bewegung erfolgreich ist, da nicht rausrechnen, dass es eine Frage der Macht auf der Straße letztendlich immer ist und werden muss. Das ist es zurzeit nicht, und weil es zurzeit nicht so ist, sollte man doch mal die Zeit nutzen, um über inhaltliche Grundlagen zu reden, warum man das macht und das Ganze auch auf ein einigermaßen tragbares Fundament zu stellen. Das heißt, man muss sich mit möglichst vielen Leuten darauf einigen, warum ist man gegen diese Gesellschaft, warum mobilisiert man dagegen, und erst dann ist eigentlich die Zeit gekommen, um die dafür passenden Mittel zu finden. Es gibt einen leninschen Ausspruch dafür, Klarheit vor Einheit. Ich glaube, das trifft es ziemlich genau. Zu dem Punkt Ordnungsdenken. Demokratisches Ordnungsdenken heißt ganz einfach nur, dass sich die herrschenden Demokraten, also der bürgerliche Staat mit seinen Institutionen, keine Konkurrenz gefallen lässt. Und das ist eigentlich auch der Grund dafür, warum Demokratinnen und Demokraten genauso wie wir was gegen Nazis haben. Die wollen Faschisten nicht an der Macht beteiligen. Die wollen es nicht teilen. Deswegen treten die auch in Konkurrenz zur NPD. Darin verbirgt sich aber ein interessanter Punkt. Die sind nämlich in Konkurrenz um dasselbe, nämlich um die Herrschaft in Deutschland. Das heißt, die beziehen sich beide positiv auf Deutschland. Die einen mit ihrem Faschismus, die anderen mit ihrem Antifaschismus. Und schon deswegen sollte man die Distanz zu Demokratinnen und Demokraten und zu dem, was sich Zivilgesellschaft nennt, wahren, weil deren Motivation des Antifaschismus was ganz anderes ist als das, was wir machen. Und wenn man sich da so ohne weiteres anschließt, landet man eben bei denen, die die Demokratie verteidigen, die also keine Revolution haben wollen und die alles dafür geben werden, um nennen wir es ruhig, extremistische Strömungen, wie wir auch eine sind, von der Macht fernzuhalten. Und das ist demokratisches Ordnungsdenken. Deswegen bekämpfen Demokraten links und rechts. Also, Demokraten bekämpfen ja aus erster Linie Nazis, weil es nicht schick ist, nicht gegen Nazis zu sein. Also die kämpfen ja untereinander in den Topf. Und nicht, weil Nazis ernsthaft die Möglichkeit haben, irgendwie im Bundestag einzuziehen. Also ich meine, die Grünen und die SPD und die FDP, die ziehen doch nicht an einem Strick und sagen was gegen Nazis, sondern die sagen, alle was gegen Nazis sind sich einig, weil es schick ist. Wenn sie es nicht machen würden, wären sie außen vor und würden weniger gewählt werden oder hätten einen Image-Schaden. Das ist doch das Problem an der ganzen Sache. Also das ist doch keine homogene Geschichte, die Demokraten. Also ob es was mit schick oder nicht schick zu tun hat, weiß ich nicht. Ich würde es darauf, triffst da einen richtigen Punkt auch zurückführen, dass es ein Teil der bundesdeutschen Staatsmoral ist, gegen Nazis zu sein, schon aus der Geschichte der BRD heraus, die sich eben zwar als Rechtsnachfolger des Dritten Reiches, was juristische Gründe hat, hinstellt, aber eben in klarer Abgrenzung dazu legitimieren möchte. Also du wirst heute kein Bundeskanzler, wenn du nicht gegen Nazis bist. Das ist eine ganz simple Sache. Das stimmt, aber natürlich hat die NPD eine Chance, im Bundestag zu kommen und natürlich wollen die Demokraten dort unter sich bleiben, das heißt, die haben natürlich was dagegen, dass Nazis an die Macht kommen. Und dass das keine homogene Geschichte ist, das stimmt auch nicht. Also wenn man in irgendeiner ostdeutschen Kleinstadt sich an der Zivilgesellschaft beteiligt und dort an irgendeinem runden Tisch gegen rechts sitzt, der findet dort alle bürgerlichen Parteien vereinigt in demselben Tenor gegen rechts. Und an dem Punkt wird es eine homogene Sache, weil die sich eben in ihrer Ablehnung von Nazis einig sind. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass sie Nazis nicht schick finden. Ich finde Nazis auch nicht schick, aber ich finde auch Hip-Hopper nicht schick. Also es ist nicht nur eine Geschmacksfrage, will ich damit sagen. Ja, aber ich gehe da mit auf den Wurf, es ist eine ganz andere Geschichte. Aber wenn irgendwie ein stellvertretender Vorsitzender von irgendeiner Partei links, rechts, von Grünen oder sonst was irgendwas erzählt, dann ist es doch in erster Linie eine Thematik, dass die wiedergewählt werden müssen, dass sie sich gegenseitig drum streiten und behacken, wer denn demnächst an der Macht ist. Und dass da die konkrete Gefahr, dass die jetzt davon ausgehen können, bald sitzt die NPD im Bundestag und wir Demokraten müssen wieder ins KZ oder irgend sowas, steht doch gar nicht zur Debatte. Ja, aber gerade indem man sich gegen Nazis abgrenzt in der Weise und als Demokrat betont, ich bin kein Nazi, hebt man eben heraus, man ist Demokrat. Denn wenn man als Demokrat verdächtigt wird, kein Demokrat zu sein, ist das für einen der Tod der politischen Karriere. Das weiß man ja auch. Also natürlich ist das auch ein instrumentelles Verhältnis, was sie dann zu ihrem Anti-Nazi-Bekenntnis pflegen. Und auch das ist ein Hinweis darauf, dass deren Anti-Nazi-Dasein mit dem, was wir eigentlich anstreben, nicht so viel zu tun hat. Weil es gibt zumindest in meinen Augen keinen Grund für uns zu sagen, wir wären Demokraten. Wenn man eine andere Gesellschaft haben will, kann man dazu stehen. Das geht unter den herrschenden Bedingungen nicht. Nochmal, also jetzt, um mal den Punkt wieder aufzugreifen, diesen Ausgangspunkt des Antifaschismus für die Kritik der Gesellschaft jetzt doch nochmal zu verteidigen, könnte man ja sagen, dass man natürlich den Nazis ihre Stärke, die sie regional haben, oder ihre Präsenz, die sie überhaupt sozusagen dass sie überhaupt erstmal da sind, nicht ihnen selber zuspricht, sondern, also sozusagen die Ursache dafür nicht in ihnen selber sucht, sondern sozusagen in der Objektivität der bundesdeutschen Gesellschaft, die halt sagt, sie hat dieses leere Versprechen, sie wäre antifaschistisch und sie kann es nicht einhalten, weil es gibt offensichtlich Nazis in bestimmten Regionen halt mit unerheblichen Identität. Und sie kann auch nie zu dem Punkt kommen, dass es sie nicht gibt, weil sie sie eben auch mit hervorbringt, eben durch sozusagen irgendwie Rassismen, Antisemitismen, eine bestimmte Abschottungspolitik, die halt irgendwie was damit zu tun hat, wie halt sozusagen gerade sich gesellschaftlich reproduziert wird. Und man dann halt sagen kann, okay, die Nazis wären so ein Punkt, wo man sagen kann, die Versprechen der bürgerlichen Gesellschaft, die sie selber liebt, von Freiheit und Gleichheit, kann sie nicht einlösen aufgrund der Existenz von Nazis. Und sie können noch so sehr sagen, dass sie sich davon abgrenzen. Sie sind immer wieder auch die Ursache dafür, was man dann halt auch nachweisen könnte. Und so könnte man ja vom Antifaschismus doch einen Ausgangspunkt für die Kritik der Gesellschaft finden, auch wenn ihr das, also wenn du das jetzt gerade irgendwie abgelehnt hast. Genau. Abgelehnt deswegen, weil das Endziel dessen ja nicht die Abschaffung der Gesellschaft ist, wie wir sie jetzt haben, sondern ein Deutschland ohne Nazis und meinetwegen ein Deutschland ohne die Existenzbedingungen von Nazis. Ein weniger nationalistisches, ein weniger rassistisches Deutschland, keine Abschiebungen mehr. alles im Grunde vernünftige Dinge, aber Dinge, die mit einem revolutionären Ziel nicht viel zu tun haben. Das heißt, Antifaschismus als Hebel zu benutzen für ein weitergehendes politisches Programm ist Blödsinn. Das ist allerdings für die individuelle Motivation der Leute, die irgendwann mal Anti-Nazi-Haltung haben, sich dann ein bisschen mehr erarbeiten wollen, durchaus diesen Gang gibt, dass dann das eine zum anderen kommt, da sind Nazis, warum gibt es da Nazis, es gibt Nationalismus, warum gibt es da Nationalismus? Das mag sein, das mag existieren, aber am Ende komme ich dann zu einem Punkt, wenn ich mir erklären muss, warum gibt es Nationalismus, warum gibt es die Nation, was ist der Staat, was ist die bürgerliche Gesellschaft, die haben mit dem Ursprung, also mit dem sogenannten Hebel, dann nichts mehr zu tun. Und dann gibt es auch keinen Grund mehr, immer Leute auf diese Hilfskonstruktion, auf diesen Umweg über den Antifaschismus hinzuweisen, wenn man doch eigentlich was davon Getrenntes haben möchte. Nämlich nicht nur Nazis weg haben, sondern unabhängig davon die Gesellschaft weg haben möchte, in der natürlich Nazis vorkommen. Aber das Wegmachen dieser Nazis ist doch nicht das praktische Mittel, um dem Rest der Gesellschaft irgendwie beizukommen. Nee, das ist auf jeden Fall, also praktisches Mittel hatte ich auch nicht gesagt, sondern argumentativer Anfang. Also argumentativer Anfang wäre dann ein strategischer Trick. Also Diskussionseinstieg. Gut, also Diskussionseinstieg, aber eben betontermaßen für etwas anderes. Ich würde da gleich mit anschließen, weil du sagst, hast ja selber gesagt, zu dem, naja, man hat irgendwann mal mit Deutsch-Punk irgendwie angefangen und zum Schluss hast du ja auch eine Art von Zivilisation hinter dir und sitzt zum Beispiel auch dann hier vorne und da ist natürlich zwischen dem, wo du gestartet bist und wo du jetzt bist, ein großer eine Weiterentwicklung. Und so glaube ich, wenn ich jetzt mal so aus sozialisationstheoretischer Sicht herangehe und sagen wir, ich nehme den 14 oder 15-jährigen Jugendlichen irgendwo zwischen Sturm und Drang und Weltschmerz, kann durchaus diese antifaschistische Position eine Form sein, überhaupt erstmal politisiert zu werden, dass dieser diffuse Trotz vielleicht ein bisschen kanalisiert wird und dann eben auch Lernprozesse in Gang gesetzt werden. Dass das auf jeden Fall irgendwann ein neues Level erreichen muss und nicht auf diesem platten Nazis im Dorf stehen bleibt. Keine Frage, aber ich glaube eben so als Einstieg hat es eine große Bedeutung und würde praktisch sowas wie eine linke Szene in seiner ganzen Heterogenität und Vielfalt überhaupt erst möglich machen. Aber das ist doch schon die Praxis. Also so funktioniert es doch schon, wenn man sich allerhand Kampagnen wie Kein Bock auf Nazis oder Let's Fight White Pride und solche Dinge anschaut. Und aus den wenigsten Leuten, die dann mal ein Kein Bock auf Nazis T-Shirt haben, werden am Ende Kommunisten oder Anarchisten oder irgend sowas. Also das, für mich würde immer die Frage bestehen bleiben, warum agitiere ich die Leute mit einem Hilfsmittel, um das es mir eigentlich gar nicht geht? Und warum versuche ich nicht, das ist natürlich bei 14-, 15-jährigen Leuten ein bisschen schwierig, die auf das hinzuweisen, was ich wirklich vorhabe. Aber ab einem bestimmten Alter, wenn sie meinetwegen ihre Sturm- und Drangphase hinter sich haben, kann man relativ vernünftig mit Leuten reden und da muss ich die nicht mehr auf schlecht Deutsch gesagt verarschen. Indem ich ihnen dann sage, komm, wir machen was gegen Nazis und nach füttere ich die dann an, naja, lass uns mal was anderes machen. Also dieses Taktieren, also im Kopf ist das immer so ein schönes Bild, dass man das natürlich so als Einstiegsventil nehmen kann oder als Hebel, aber bei den wenigsten Leuten funktioniert das doch in der Praxis. Also wir sind relativ wenige Leute. Und die Kein Bock auf Nazis-Zeitung, ich weiß nicht, wie viel 100.000 Stück Auflage da gedruckt wurden. Und bezeichnenderweise steht da von Kritik der Gesellschaft wirklich nichts drin. Also das mag zwar der Anfang des Hebels sein, aber da fehlt das Scharnier. Also das ist schon bewusst weggelassen. Also wie sollen die Leute dann von ihrem Anti-Nazi-Sein irgendwo ankommen, was eine radikale Kritik der Gesellschaft bedeuten würde? Ich gestehe allerdings ein, dass es natürlich ein Problem ist, junge Leute auf Karl Marx oder Ähnliches hinzuweisen. Das ist nicht schick. Und ist nicht in, aber vielleicht sollte man auch eine derartig vernünftige Politik betreiben, dass man auf so Subkulturidentitäten, mit denen man da arbeiten muss, nicht mehr so viel Wert legt, wie es lange Zeit in der Linken getan worden ist. Das heißt, dass man sich von dem typischen Antifa-Bild dann trennen sollte, dass man immer versucht, jungen Leuten klarzumachen. Damit meine ich konkrete Veranstaltungen wie Antifa-Camp und dergleichen, wo man immer versucht, das den Leuten als cool irgendwie darzustellen, als schmackhaft und wir sind hier eine coole Truppe und machen was gegen rechts und das ist ja auch angesagt. Mag ja sein, aber hat mit dem, um was es geht, dann nichts mehr zu tun. Und wenn sich das in einer Art verselbstständigt, dass es dann auch allerhand Antifa-Gruppen gibt, die nichts anderes mehr machen, ja, wofür sind die denn dann noch da? Nur um Leute für eine Sache anzufixen, die gar nicht gemacht wird? An dem Punkt wird es dann überflüssig und dann führt sich das Ganze ad absurdum selbst. Ich würde dann auf einen eher inhaltlichen Punkt noch zurückkommen, und zwar euren Faschismusbegriff, den ich sehr problematisch finde. Also es ist schon in eurem Paper, was er geschrieben hat, auffällig gewesen und jetzt in einem Vortrag wieder, dass es sowohl um Nazis als auch um Faschisten geht und dass diese beiden Begriffe aber nicht zufällig ausgetauscht werden, sondern immer dort, wo es darum geht, das zu begreifen, also dort, wo eine Rolle spielt, wird immer wieder Faschisten eingesetzt. Und so dass so ein ableitungslogisches Denken dort auftritt, wo man versucht irgendwie immer, wenn man sich diesen Nazis nähern will, muss man sie als Faschisten bezeichnen, um sie aus der bürgerlichen Gesellschaft abzuleiten. Und das zeigt, also das zeigt meines Erachtens so eine gewisse 30er Jahre KPD-Antifaschismus-Manier. Und drückt sich zum Beispiel in eurem Paper auch darin aus, dass dort zum Beispiel von einer faschistischen Option geredet wird. Und am Ende damit probiert wird, diese real existierende nationalsozialistische Strömung, die als wesentlich Ideologie erstmal einen Zusammenhalt besitzt und damit auch selbstständig ist, aus dem Kapitalismus dann abzuleiten. Und was am Ende bedeutet, natürlich auch den NS und die Verbrechen quasi aus dem Kapitalismus irgendwie herauszuziehen. Und das ist, dahinter steht meist auch dieser Wunsch, den Antifaschismus quasi begrifflich aufzuheben, also dass man jetzt nicht eben das macht, was man tatsächlich tut, also diese Ideologie zu konfrontieren, die selber jetzt keine Notwendigkeit besitzt auf gesellschaftlicher Ebene, sondern dass man versucht, dort quasi dann doch das Ganze wiederzufinden, aber eben als Teilmoment bloß. Und dass quasi dieser ideologiekritische Schritt komplett fehlt und in so einen so einen Ableitungsmaterialismus zurückgenommen wird. Das ist eine interessante Interpretation dessen, was wir geschrieben haben. Ich kann dir da zum einen versichern, dass wir so eine Ableitungsdebatte bei uns in der Gruppe nicht gehabt haben und dass wir eigentlich den Begriff Faschismus oder Faschistinnen überall dort einsetzen, wo wir halt ausgehen vom Begriff Antifaschismus. Das heißt, wir nehmen die Sache dort beim Wort. Und dass wir dort vom Nationalsozialismus oder Nationalsozialistinnen reden, wo es um die historische Bewegung geht, die sich den Namen selber verpasst hat. Inwieweit das adäquat ist, das ist nochmal eine andere Frage und darüber können wir gerne diskutieren. Aber was wir nicht geliefert haben, ist eine ableitungsmaterialistische Version irgendeiner KPD-Doktrin. Ich glaube, das findet sich auch nicht in unserem Paper. Also da ich am Textentstehungsprozess mit beteiligt war, würde ich das einfach mal glaubhaft bestreiten würden, dass das tatsächlich der Hintergrund war. Dass es allerdings natürlich nicht konsistent getrennt wird, wann sagen wir Nazis, wann sagen wir Nationalsozialismus, wann sagen wir Faschismus, das kann ich dir zugestehen. Das ist dann vielleicht auch noch eine offene Frage in der Diskussion. Also das mit dem KPD war ziemlich zugespitzt formuliert. Aber trotzdem finde ich es auffällig, dass das, was ihr am Ende dann in eurem Paper behauptet zu betreiben, nicht mit eurer eigenen Praxis, also das würde ich behaupten, und auch zusammenfällt. Also wird ja auch quasi immer davon ausgegangen, dass man erst diesen Begriff haben müsste und dann quasi zur Praxis schreiten könnte. Also so quasi wie Karl Marx, der vom Abstrakten immer ins Konkrete kommt. Und dass dort versucht wird, so eine reine Theorie zu bilden, die man dann quasi als festes Ding hat und danach die gesellschaftliche Wirklichkeit erst in einem zweiten Schritt zu konfrontieren. Und dieser Begriff wird dann quasi abgehoben. Also was vorhin die meist achten recht putzige Formulierung gebracht ist, es einen Unterschied machen würde, wenn man einen Antisemiten ins Gesicht schlägt, ob man dabei die richtige Kritik im eigenen Kopf hätte oder nicht. Und das ist einfach, das ist lächerlich. also in meiner Bewertung des Vorgangs ist es nicht lächerlich, denn das ist natürlich eine sympathische Geste, wenn ein Antisemit aus falschen Gründen aufs Gesicht bekommt, aber dann ist dieser Vorgang für mich nutzlos. Dann entspringt er nämlich nicht in der Kritik des Ganzen, was ich dann wiederum zum Teil oder als Teil meiner eigenen Praxis deklarieren könnte. Und dann geschieht es halt nur aus Zufall. Jetzt aber 39 wahrscheinlich anders. Und wir haben nicht 39, deswegen brauchen wir. Ich meine jetzt, also das würdest du wahrscheinlich in der Situation, wo du sozusagen. Ja, ich gehe von der Situation. Konkret um darum geht, die Auseinandersetzung sozusagen zu haben, dann wohl schon anders sein. Ich würde es auch vorhin gesagt, dass diese Volksfrontstrategie in Deutschland, ohne jetzt über irgendwelche Bündnisse in Spanien jetzt irgendwie hervorheben sollen, das was, aber ich meine. Also zu diesem Zeitpunkt sozusagen, das ist doch eine Strategie oder eine Vereinheitlichung auch gibt mit aus deiner Sicht oder aus meiner Sicht nicht revolutionären Subjekten, finde ich, ist eine pragmatische Notwendigkeit gewesen. Da hat die Kommunistische Partei antirevolutionäre Politik betrieben und mit reaktionären, also eigentlich rechten Parteien zusammengearbeitet. Ich habe ohne die Volksfront jetzt da irgendwie in Portugal, aber ich meine jetzt so, dass du meinetwegen dass vielleicht in Deutschland die KPD und SPD oder sowas irgendwie dort gemeinsam zu tun hat, ist auch manchmal vielleicht sogar eine ganz coole Idee gewesen. Ist dann nicht Volksfront, sondern eher Einheitsfront-Gedanke. Ja, vielleicht hätte das funktioniert, wenn das historisch zustande gekommen wäre, aber darüber kann man erstens nur spekulieren. Zweitens haben wir diese konkrete historische Situation jetzt nicht und es ist auch unwahrscheinlich, dass sie sich in eben dieser Form nochmal ergeben wird. Geschichte wiederholt sich einfach nicht eins zu eins. Zu deinem Vorredner wollte ich noch sagen, diese Methodik vom Abstrakten zum Konkreten, also die haben wir erstens nicht und zweitens haben wir sie auch nicht dem marxischen Kapital entnommen, weil dort die Methode eigentlich auch nicht in dieser Reihenform drin ist. Der geht ja auch aus von einem empirischen Konkretum, nämlich der ungeheuren Warensammlung in der bürgerlichen Gesellschaft. Also keinem abstrakten Begriff geht er dann erst im nächsten Schritt zur Keimzelle vor. Also so leicht ist es nicht. Und unser Ausgangspunkt, Kritik der Antifa zu leisten, war weder inhaltlich noch methodisch getrieben von dem, was irgendein Theoretiker dazu abgeliefert hätte. Deswegen war auch nur ein Theoretiker-Zitat drin und das eigentlich auch nur zur Belustigung, nämlich das von Walter Benjamin. Also ich glaube, wenn du recht hättest, hätten wir da mehr drin verwursten können, vielleicht auch sollen, aber das ist nicht geschehen, weil wir auch keine einheitliche Methode haben, das stimmt einfach nicht. Also du hast gerade die Volkspolitik sozusagen als reaktionär kritisiert, wenn ich das richtig verstanden habe? Nein, es geht um das, was historisch tatsächlich draus geworden ist, wenn man sich die Bündnispolitik mit der spanischen Kommunisten dort ansieht und wie das alles abgelaufen ist. Haben die dort offiziell ihre revolutionären Ziele aufgegeben. Ob das unter den konkreten historischen Bedingungen richtig oder falsch war, ist nochmal eine Frage für sich. Unter den Bedingungen, die wir heute haben, finde ich es auf jeden Fall falsch mit Demokraten und im Zweifelsfalle auch mit der reaktionäreren Sorte von der zu paktieren. Ja, ich denke, dass das halt nicht richtig ist. Also gerade im Angesicht, also du bestreitest, dass wir uns in einer Situation finden, die vergleichbar ist mit der Nationalsozialismus. Das ist offenkundig. Wir sprechen, du hast natürlich recht, Geschichte wiederholt nicht so, und sie gehen genauso aus, aber sehen uns momentan in der antisemitischen Bewegung gegenüber, weltweit, jetzt nicht speziell lokal Deutschland, die weitaus größer ist als die Nazi-Bewegung jemals war. Das sind Leute, die versuchen gerade 6 Millionen Juden umzubringen, das machen die ganze Zeit praktisch so, in Form der Hamas oder Hezbollah. Die bauen Atombomben und so, und ich sehe da keine Linke, so, die sich da dagegen stellt, sondern es sind leider Gottes, und es ist bedauerlich, sind das US-Gruppen in Afghanistan, sind das US-Gruppen im Irak, das ist die IDF in Israel so, und das sind natürlich auch bürgerliche Gruppen, so von bürgerlichen Nationalstaaten so, und ich finde es falsch, im Angesicht dessen, dass die Linke so erbärmlich und schwach ist, dass sie das selbst nicht auf die Reihe kriegt, sich dieser islamistisch antisemitischen Gefahr entgegenzustellen, dann so eine harte Kritik jetzt quasi an diesem nationalen Armee zu führen. So. Ich denke, dass es notwendig ist, solange die Linke nicht fit genug ist und quantitativ fit bin, um das selbst in die Hand zu nehmen. Wir leider Gottes in unserem Antifaschismus auf bürgerliche Demokraten angewiesen sind oder in dem Fall als speziell auch auf Armeen, bürgerliche Nationalstaaten. Aber die sind nicht auf uns angewiesen. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Und deswegen müssen wir auch keine theoretische oder inhaltliche Debatte daran zu verschwenden, wie wir uns diesen militaristischen Bewegungen, selbst wenn sie demokratisch und selbst wenn sie das humanistischste sind, was dort existiert sind, wie wir uns denen andienen könnten. Das ist als Linke nicht unsere Aufgabe. Das hat nichts mit den Mitteln, die wir wollen, zu tun. Und das zeitigt auch Folgen, die wir ebenfalls nicht schön finden können. Also natürlich, es gehört für mich als Linker zu einer Selbstverständlichkeit, dass ich eben trotzdem Antimilitarist bin. Und deswegen kommt für mich ein Bündnis in der Form nicht in Frage. Und es ist auch nicht notwendig, weil die IDF, die braucht die deutsche Linke nicht. Ist ja, so, das weißt du auch. Ja, wir brauchen aber Zustände, in denen es halt keine deutsche Linke mehr gibt, so, in dem Sinne, wie sie jetzt ist, nämlich deutsch. Sondern die braucht Zustände, dass es eine fitte, und das würde dann auch Israel überflüssig machen, eine fitte Linke geben würde, die in der Lage ist, diese reaktionären und politisch-kapitalistischen Welt abzuschaffen, bla bla bla, um irgendwie ein kommunistisch-anarchistisches Produkt zu erkennen. Aber solange das nicht der Fall ist und solange die Linke noch viel erbärmlicher ist, als es damals in den 30er Jahren war, und das ist ja auch eine Frage, wenn man sie sich weltweit anguckt, solange denke ich schon, dass es notwendig ist, Antifaschismus in dem Sinne des Wortes zu betreiben, dass man halt erstmal diese bürgerlich-kapitalistischen Verhältnisse, die möglichst demokratisch sein sollen, das eben treiben wir Antifaschismus, zu verteidigen. Und das auch mit Demokraten zusammen. So. Mit Leuten zusammen, die also konkret unser Vorhaben ebenfalls bekämpfen. Also das ist der Widerspruch, den man sich damit einhandelt. Du machst deinen Widerspruch daraus, indem du zum Beispiel sagst, dass es militaristisch wäre. Und das ist doch Unsinn. Es gibt doch einen Unterschied zwischen Militanz, Militär und Militarismus. Und die IDF ist doch nie gegründet, damit irgendwelche Leute ihren militaristischen Film befriedigen können oder sowas, sondern die ist ganz klar gegründet worden, um einen Mindestzustand von Zivilisation, von Humanismus zu gewährleisten und zu verteidigen. Ich habe übelst Bock drauf, in der IDF zu kämpfen. Also wie mobilisiert man das, wie eine IDF? Aus Überlebenswillen vielleicht so? Also aus Nationalismus. Also wie mobilisierst du dich denn, jemand anders eine Kugel durch den Kopf zu schießen? Das macht die Hamas nationalistisch und die macht das die IDF, auch nicht aus dem Antifaschismus. Der Gründungszweck Israels ist doch schon ein antifaschistischer. In dem Sinne, dass der BRD die aber auch bürgerliche Freiheit überhaupt das schafft für Juden. Das, was das ist, ganz bürgerliche, ist ja auch eine bürgerliche Antifaschistik. Bürgerliche Gesellschaft ist nicht antifaschistisch. Also es ist ja wohl ein Schutzraum, der wichtig ist, aber es ist keine antifaschistische Bewegung. Sicherlich, ja, aber es ist bürgerliche Antifaschistik. Vielleicht wäre es okay, wenn man das nicht ganz so ins Zwiegespräch abkleiden lasse, sondern das halt ja, das macht das doch viel, ne? Aber da gibt es jetzt hier eine Meldung und noch zum Thema. Und dann mal. Für den antifaschistischen Selbstschutz muss man auch kein Military Freak sein. Genau aus demselben Grund, wie die IDF zur IDF geworden ist. Insofern das mal als Vergleich. Damit ist das. Du hattest gesagt, dass man mit diesen bürgerlichen Kräften also ganz grob umschrieben zusammenarbeiten sollte. Also hast du die Notwendigkeit hereingebracht. Also Referent hat die Notwendigkeit abgesprochen, weil sie brauchen uns nicht sozusagen. Also wozu braucht die IDF uns, um Israel zu verteidigen? Also es würde das ist die Frage, die ich würde Frage schon sicherlich also, wenn es eine Linke in Deutschland gäbe, die keine Kampagnen macht, 10 Euro für den irakischen Widerstand, wenn es eine Linke gäbe, die nie irgendwie eine Partei vorsitzen, die größten linken Partei, also Linkspartei, die unbedingt einmal die Nature versuchen will. Es wären kleine, vielleicht auch banale Sachen, die aber sicherlich Israel helfen. Und wenn die Linke halt so erbärmlich schwach ist, wie sie jetzt ist, dann denke ich, ist es wenigstens sinnvoll, diese kleinen Sachen einzuziehen. Also ziehst du auch den innerlinken Diskurs ab in Deutschland? Mir geht es darum, eine Linke viel zu machen. So. Ja, das Referat zielt auch darauf ab, eine Linke fit zu machen. Das ist dann ich denke, dass die Linke halt nicht fit wird, wenn man sich darauf speziell, oder wenn man mit einstimmt in diesen linken Chor, der irgendwie Amerika ablehnt oder die Armee, die da gerade wirklich Antifaschismus betreibt, meine Meinung nach jedenfalls. Meine Meinung nach ist es aber um Kim Wurf bisher gefallen. Um was es ging, war, in den Linke fit zu machen, indem man eben sich über seine eigenen Inhalte im Kopf macht und überlegt, wofür man eigentlich und eintritt und mit was man konkreten Problemen in der jetzigen Gesellschaft hat. Und das ist schon noch ein Unterschied. Also ja, das ist mir klar, bloß ich finde es halt gefährlich, wenn man in dem Vortrag 10-mal sozusagen Demokratie als was ganz Böses hingestellt wird, was ja ohne Frage die bürgerliche Demokratie in ihrer doppelten Freiheit und Gleichheit bla bla ist, alles kritikwürdig ohne Frage, aber angesichts in einer post-volksgemeinschaftlichen deutschen Gesellschaft, für die Demokratie sowieso kein Wert ist, so. Und angesichts dessen, dass wir uns, deswegen treiben wir ja Antifaschismus, in einer Situation ausgesetzt sehen, wo diese Demokratie, so beschissen wie sein mag, bedroht ist, und angesichts dessen dann, also so eine Kritik zu üben, halte ich wenigstens taktisch für falsch. So. Wenn es dann direkt Antwort drauf gibt. Ich glaube, das Problem ist also, dass man, wenn man für die Demokratie eintritt, dass man da durchaus für was Besseres kämpft. Und das ist durchaus auch nachvollziehbar, das finde ich auch absolut wichtig. Aber es bleibt halt nur der Kampf für etwas Besseres und ist überhaupt nicht linksradikal. Und wenn man von der Gesellschaftskritik ausgeht, dann muss man schon von einer linksradikalen Gesellschaftskritik ausgehen, denke ich. Und dann ist es halt echt. Dann ist es ein Problem, nur mit etwas Besserem zu kommen. Dass es grundsätzlich gut ist, dass man hier in diesem Land zum Beispiel Karl Marx lesen kann und Adolf Hitler und Jürgen Elsässer, was weiß ich. Aber es ist halt, es ist grundsätzlich einfach. Also was Besseres, aber nicht linksradikal. Ja, das ist aber da noch direkt was, wie man zusammen macht, oder? Na, nur abstrakt. Nur abstrakt direkt dazu, oder? Halt, wenn dazu, dann dazu. So, ja. Ja, so ein Stück weit irgendwie hatte ich halt. Nee, eigentlich passt gerade nicht. Ne? Ich würde zu dem Punkt mich äußern. Wenn man tatsächlich zu der Feststellung kommt, dass es, was ich weiterhin für streitbar halte, ob der aktuellen geopolitischen Lage, wie auch immer man die durchschaut zu haben, meint, für nötig hält, sich halt darauf zu konzentrieren, Israel zu unterstützen und dergleichen. Dann hat man die radikale Linke in dem Moment verlassen, weil man festgestellt hat, dass sie gar nicht nötig ist, sondern nötig ist die militärische Verteidigung Israels. Und dann ist der konsequente Schritt, den man machen muss, in die IDF einzutreten. Ab 30 geht das nicht mehr. Den lade ich um 35. Die nehmen nur bis 30. Du bist gut informiert, das tut mir auch leid. Wenn du das tatsächlich vorgehabt hattest. Ja, das war so eine Feststellung. So. Selbst wenn man wollte, kann man nicht. Wenn man das möchte, kann man das natürlich tun. Aber in dem Moment hat es nichts mehr zu tun mit einer Gesellschaftskritik. Das muss man sagen. Das ist dann eine Konzession gegen das, was man ursprünglich mal vorhatte. Wenn man dahin kommt, schön. Aber dann fehlt quasi die Verbindung, warum man jetzt noch den Rest der Linken auch zu diesem Punkt bringen sollte, anstatt die mal überhaupt darüber aufzuklären, was ist Antisemitismus. Und ich glaube, auch wenn es die Leute in Israel wissen, eine Kritik des Antisemitismus, die mit unserer Sorte Ideologiekritik irgendwas zu tun hätte, haben die auch nicht. Vielleicht nochmal, weil jetzt gerade irgendwie diese Frage der Parteinahme für Israel irgendwie gestellt wurde, also wo ich halt glaube, dass es auch nicht so sehr darum geht, ob dieser Staat jetzt darauf angewiesen ist, ob wir sozusagen irgendwie auf seiner Seite sind oder nicht, das wird ihm wahrscheinlich relativ gleich sein. Bestimmt schon, aber es geht ja auch ein Stück weit um eine Entwicklung, eine linken Debatte, die wir ja quasi jetzt auch gerade irgendwie forcieren, wo man halt schon sagen kann, wenn man sich halt die Geschichte der deutschen Linken anguckt, dann ist halt sozusagen die Formulierung, ich finde jetzt aber eigentlich Israel auch nicht unbedingt schlecht, sondern eigentlich auch ganz gut, ist halt ein Fortschritt, ne, der sozusagen verteidigt werden müsste als Position in einer linken Diskussion, wo ich halt finde, dass da eben genauso dazu gehört, dass Herr Finde irgendwie so ein Antimilitarismus zum Beispiel, einfach mal sozusagen für die Diskussion irgendwie um die eigenen Ziele, halt schwierig, wenn man halt sozusagen vor der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs irgendwie sagen muss, naja, aber irgendwie gibt es da auch Unterschiede zwischen Militär und Militär und irgendwie, wenn ich mich positionieren muss, habe ich an irgendeiner Stelle auch den Schluss, wo ich sage, okay, da ist es besser, wenn ich da jetzt mitkämpfe, weil das ist immer noch das kleinere Übel, was es in dem Moment gibt. Also, dass da viele Sachen nicht unbedingt darauf hinauslaufen, ist Israel, das ist wichtig, dass wir es unterstützen oder finden die bereits vor über 60 Jahren stattgefundenen Kämpfe in Deutschland irgendwie freundlich sich, wenn wir die Amerikaner da unterstützen oder nicht, dass es darum nicht geht, aber dass es irgendwie um eine Entwicklung, eine eigene Position, wie ich mich zu bestimmten Phänomenen in der Welt verhalte, trotzdem wichtig ist zu überlegen, was ich davon halte, unabhängig davon, ob Israel das jetzt was bedeutet oder nicht, eben aufgrund der eigenen Entwicklung, der eigenen Position. Also das fand ich immer so. Würde ich dir zustimmen, wir haben uns für die Entwicklung unserer, naja, man kann sagen, israelfreundlichen Positionen in Städten wie Magdeburg des Öfteren verprügeln lassen. Das heißt, das ist kein Punkt, den wir außen vor gelassen hätten, spielte jetzt aber eben im Zusammenhang mit dem Vortrag erstmal nicht die vordringliche Rolle. Aber ansonsten gebe ich dir natürlich recht. Und das ist gerade auch ein großes Plus, dass Israel nicht auf eine deutsche Linke angewiesen ist. Das wäre schade für Israel. Ich werde jetzt erstmal zu dem Punkt keine weiteren Anmerkungen gibt, könnten wir beim nächsten Thema Deutschland machen zur inhaltlichen Problematik zurück. Also du hast ja jetzt selber also wieder dieses gleiche Problem aufgeworfen, dass es irgendwas anderes wäre, wenn eine israelische Armee halt gegen Hamas und so weiter kämpft. Oder wenn jetzt irgendwelche Antifaschisten mit dem richtigen Bewusstsein an der gleichen Stelle stehen im Panzer fahren. Und das ist am Ende meines Erachtens genau die Problematik bei euch, dass ihr nicht auf diese Inhalte guckt, die dort am Ende eine Rolle spielen. Also das heißt, dass dass die IDF natürlich noch für ganz andere Inhalte steht und das die Problematik ist, aber nicht, dass sie konkret die Hamas in Schach hält. Und in dieser Beziehung spielt meines Erachtens auch noch ein anderer Punkt. Also das setzt sich parallel auf einer anderen Ebene fort, und zwar bei eurer eigenen Betrachtung eurer antifaschistischen Praxis, die, wo ihr halt selber am gleichen Tag genau das Gleiche macht wie unmassig Demokraten, aber eben qua eures besseren Bewusstseins, nee, besser ziehe ich jetzt zurück, also ich will euch jetzt nicht sagen, dass ihr jetzt irgendeine Arroganz oder so hättet, aber quasi aufgrund eures anderen Bewusstseins, irgendwas anderes treibt, indem er eigentlich das Gleiche treibt. Und das tut sich ja eben auch in dieser Sache aus, wo man den Antisemiten einmal mit der richtigen Kritik und einmal mit der ohne die richtige Kritik in den Schädel schlägt. Und wieder noch an einem anderen Punkt ist es meist Affen auch tragend, dass das Einzige, was euch halt zu ALB und ALI und diesem ganzen Sumpf einfällt, dass sie theorielos wären. Und das ist meines Erachtens viel, viel zu wenig. Also es geht nicht darum, denen jetzt quasi moralisch irgendwie vorzuwerfen, dass sie noch mehr Theorie bitte schön betreiben sollten, sondern das Problem, was diese Gruppen haben, ist, dass sie konkret falsche Inhalte transportieren, die kritisiert werden müssen. Und quasi diese Inhalte muss man ausfindig machen und kritisieren, aber jetzt sich da allein auf diese Theorielosigkeit zurückzuziehen, bedeutet quasi das eigene Spielfeld, das diese Gruppen aufgemacht haben, anzunehmen. Also sie sagen einfach, dass es halt diesen Widerspruch zwischen Theorie und Praxis gäbe und die stehen jetzt nun mal hier und ihr stellt euch auf die andere Seite und so rennen halt alle im Kreis, aber am Ende stimmt es nicht, dass diese Gruppen theorielos sind, sondern sie haben ein äußerst ekliges ideologisches Gebäude, welches konkret kritisiert werden muss. Das ist richtig. Schließe ich mich deinem zweiten Punkt zumindest hundertprozentig an. Problem ist, in der Diskussion oder der Antifa-Debatte, an der wir uns konkret beteiligt haben, haben diese Gruppen nicht ihre Inhalte zur Diskussion gestellt, sondern ihre praktischen Verbesserungsvorschläge für antifaschistische Politik. Und das haben wir zum Anlass genommen, festzustellen, dass es mit diesen praktischen Verbesserungsvorschlägen nicht getan ist und haben genau das eingefordert, was diese besagten Gruppen offenbar nicht geleistet haben, nämlich sich irgendeine Art Kritik der Gesellschaft anzueignen, sondern nur Ressentiment. Und mehr ist zu dem Thema jetzt nicht zur Sprache gekommen, weil Thema des Vortrages nicht gewesen ist, diese Gruppen ideologiekritisch auseinanderzunehmen. Das wäre vielleicht Thema eines anderen Vortrags, den ich auch gern besuchen würde dann. Zu deinem ersten Punkt mit dem Panzerfahren. Mogelst du in der Diskussion, wenn du uns sagst, wir würden der IDF ihren Anti-Antisemitismus oder dergleichen absprechen wollen? Denn wir kritisieren an der IDF oder an Israel doch nicht deren verkehrten Antifaschismus, sondern wir kritisieren den Antifaschismus der radikalen Linken. Das sind doch zwei Dinge, die haben erstmal nicht viel miteinander zu tun. Die haben aber schon ein inhaltliches Verhältnis zueinander haben. Aber das ist eine komplett andere Frage. Das heißt, du wechselst hart den Gegenstand. Also du gehst vom Thema weg und kritisierst das im Vortrag Gesagte anhand eines komplett anderen Themas. Und mehr als darauf hinweisen, dass die Dinge nichts miteinander zu tun haben, kann ich da erstmal nicht tun. Denn es berührt auch eine ganz andere Debatte. Eine Debatte um antideutsche Politik und die Konsequenzen daraus möchte ich jetzt an meiner Stelle nicht in der Form aufmachen. Die kann ich auch im Namen meiner Gruppe hier nicht führen. Wenn du dich darüber mit mir selber unterhalten willst, stehe ich dafür gern zur Verfügung. Ich habe da auch einige andere Ansichten als die Mehrheit meiner Gruppe, kann ich dir auch dazu sagen. Also ich wäre dem nicht so... Also ich würde darauf jetzt antworten, aber gleich über nach der Veranstaltung, um noch andere Meinungen zu geben. Vielleicht noch was, du hast am Anfang angesprochen, die Top, also die ums ganze Broschüre, wo die Top ja kurz beteiligt ist. Die Top hat im Anschluss an den Beitrag von der Lea ja auch dann sozusagen praktisch das, sich der Kritik angenommen sozusagen, oder ist praktisch nicht sich selber, das wird sie nicht als notwendig erachten, dass sie sich der Kritik annehmen muss, glaube ich, aber hat zumindest versucht, so zumindest, also sich so eine Kritik einzuleiten, erst im AIB-Artikel, dann. Jetzt tut sie es gerade in diesem 3-Bände-Broschürenwerk oder weiß nicht, ob man es noch Broschüre bezeichnen kann, oder als kleines Buch, wo der erste Teil sich um den Staat dreht. Und parallel gibt es, glaube ich, dieses Zeitungsprojekt Straßen aus Zucker dazu in Berlin, wo so ein bisschen so eine Jugendagitation versucht wird. Ja, würde mal gerne deine Sicht dazu sehen, wie du siehst, dieses Werk, und weil du hast es ja schon angerissen, dass du anscheinend einen Standpunkt dazu hast. Und ja, also die zum ersten Band hier mit dieser Staatskritik, was das ja größtenteils ist, also ein Versuch einer Staatskritik oder einer Staatsherleitung, wie auch immer, der da irgendwie versucht wird, sozusagen das der Antifa schmackhaft zu machen, sich da damit zu beschäftigen, beziehungsweise der radikalen Linken. Also das jetzt einigermaßen umfassend zu beantworten, wäre deswegen unfair gegenüber dem Publikum, weil ich nicht voraussetzen kann, dass es jeder gelesen hat. Deswegen zuerst mal zu dem, was die Top Berlin im AIB geschrieben hat. Da haben sie unseren Punkt, den wir eingefordert haben, nämlich eine inhaltliche Kritik der Gesellschaft aufgenommen, haben das auch versucht in den Grundzügen zu erarbeiten und haben damit dem Gedanken zugestimmt, dass Antifaschismus darin keine wesentliche Rolle spielt. Und im letzten Absatz haben sie alles das, was sie geschrieben haben, wieder zurückgenommen und haben dann ziemlich unvermittelt reingeschrieben, deswegen machen wir Antifa. Das war das, was ich am Top-Beitrag, ich bin jetzt kein Vertreter von Top, deswegen kann ich nach den Gründen jetzt nicht fragen, was ich daran unverständlich fand und was ich daran kritisieren würde. Das, was in dem AIB-Beitrag, das in der Ausgabe erschienen, die nach dem Lea-Beitrag rauskam, was darauf gefolgt ist oder direkt weiterentwickelt wurde, ist das, was jetzt in der ersten Broschüre des Ums-Ganze-Bündnisses herausgekommen ist. Und meine Kritik daran ist nun erstens, dass es ein wiederum ziemlich abstrakter Rundumschlag gegen die ganze Welt ist und auf einer Ebene oder in einer Kürze, in der man es nicht durchführen kann und in einer Weise, in der man es nicht verstehen kann, wenn man sich nicht damit beschäftigt hat. Also das wäre eher ein methodischer als ein inhaltlicher Einwand, den ich habe. Der konkrete inhaltliche Einwand, den ich habe, was heißt Einwand, die führen die Diskussionen, das ist gut, aber die haben diese Broschüre rausgegeben zu einem Zeitpunkt, wo die sich über viele Dinge, über die sie schreiben, wahrscheinlich selber noch nicht ganz einig gewesen sind. Man findet in dieser Broschüre verteilt 4 verschiedene Erklärungen für das Zustandekommen des Staates. Also da gibt es die klassische Staatsableitung gibt es, und dann steht mal wieder drin, naja, das ist eine pfiffige Idee, dass es den Staat gibt, das ist ein Trick. Dann gibt es dann die Dimitrov-Variante, dass sich irgendwelche Kräfte in der Gesellschaft an der Macht halten wollen, und eine funktionalistische Deutung dessen. Also es ist keine konsistente Kritik, beinhaltet aber gute Punkte zur Kritik und steht vom Niveau, ja, um es mal wieder zu würdigen, dann trotzdem ziemlich weit über dem, was die Linke in den letzten Jahren herausgegeben hat, und hebt sich auch sehr gut von dem ab, mit dem sich dasselbe Bündnis oder Gruppen daraus noch zur letzten G8-Mobilisierung hervorgetan haben. Die Broschüre ist übrigens kostenlos zu haben, also wahrscheinlich auch hier irgendwo. Es gab hier schon mal ein paar Exemplare, aber große Masse ist noch nicht angekommen. Irgendwas Rettenswertes muss es ja für dich an der Linken geben, wenn du sie kritisierst und das offensichtlich als Teil deiner Gesellschaftskritik begreifst. Ich würde interessieren, was das ist. Also wenn du die Mühe machst, kritisiert sich gegenseitig die ganze Zeit und ich glaube, das ist ganz einfach der Anspruch, den nach wie vor, wenn auch konträr zur eigenen Praxis, viele Leute in der Linken haben, nämlich linksradikal zu sein, also nicht einfach nur was auszusetzen und ein bisschen weiterzugehen und auch revolutionär zu sein. Das heißt immer noch, dass... Das linksradikal oder revolutionär, du wirst die ganze Zeit... Nein, das, also revolutionär ist keine hohle Phrase, das ist eine konkrete Negation der Gesellschaft. Der Revolutionsfall ist was konkret Vorstellbares. Und der ist auch ziemlich einfach vorstellbar. Ich muss nur genügend Leute sammeln, die ich auch davon überzeuge. Und dann mache ich was anderes aus der Gesellschaft. Das tut mir leid. Ich hätte auch Angst. Unter den Zuständen der aktuellen Linken ist es vielleicht berechtigt. Allerdings dann davon abzulassen, auch abzulassen von der Überzeugung, dass die Gesellschaft, wie sie jetzt ist, ja wohl nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann und dass eine praktische Veränderung möglich und wahrscheinlich auch nötig ist, das würde ich nicht über den Haufen werfen. Und solange es Leute gibt, die zumindest den Anspruch haben, selbst wenn das für dich nur hohle Phrasen sind, solange möchte ich mit den Leuten drüber diskutieren, um eben vielleicht doch noch inhaltliche Schnittpunkte zu finden, auf denen man aufbauen kann. Also ich kann dir jetzt kein konkretes Programm anbieten, woraufhin wir beide dann vielleicht auf die Straße gehen würden. Das tut mir auch sehr leid. Ja, vielleicht nur ganz kurz, weil ich glaube, Ihr Punkt war so ein bisschen, dass die revolutionäre Haltung ja nicht der Gegenstand der Solidarisierung sein kann. Also irgendwie revolutionäre Leute mit einer revolutionären Haltung in Deutschland, findest du einige, mit denen willst du bestimmt nicht zusammenstehen. Und deswegen wäre ja schon die Frage, was sozusagen der Punkt jetzt ist, der sozusagen dann doch die Verbindung zur Antifa-Szene oder zur radikalen Linken herstellt, weil der revolutionäre Habitus kann es nicht sein, also würde ich es nicht verstehen. Also zusätzlich zum Habitus oder zum Anspruch versuchen ja trotzdem einige Leute was dazu zu sagen, und das ist ja auch nicht per se alles verkehrt, was Antifa-Gruppen an Output liefern, und es ist keine revolutionäre Bewegung, aber es gibt fortschrittliche Bestandteile da drin. An die Fortschrittlichsten appelliere ich oder appellieren wir als Gruppe, mit denen wollen wir zusammenarbeiten. Das ist ja der Grund, warum Gruppen miteinander Bündnisse schließen. Nichts anderes. Das hat mit einem Wunsch, mich zu solidarisieren, mit irgendwem erstmal nichts zu tun. Das hat auch mit Sympathie nicht so viel zu tun. Hat allerdings wohl gemerkt, was mit der Situiertheit zu tun, dass ich aus einer Antifa-Gruppe komme und meine Antifa-Gruppe in einer Szene ist und dann natürlich dieses Umfeld der erste Ansprechpartner ist. Der erste heißt aber nicht der letzte. Okay. Also ich habe den Eindruck, dass, also der Vortrag steht unter dem Spruch nie wieder revolutionäre Antifaschismus, dass aber das nie wirklich konsequent von euch zu Ende gedacht ist, weil ihr ja trotz alledem weiterhin auf Revolution beharrt und das unter einem antifaschistischen Label macht. Und ihr auch die Trennung macht so, also wenn jemand eine antifaschistische Handlung macht mit einem linken, mit sozusagen einem revolutionären Bewusstsein, dann ist das korrekt. Wenn jemand allerdings die gleiche Handlung begeht mit einem meinetwegen demokratischen Bewusstsein, dann ist das dann ist das reaktionär. So war es in den ersten Probewochen so, wenn ich bei der IDF eintreten würde oder die bedingungslos beteiligen würde, würde ich die Linke verlassen. Das ist natürlich kein Problem für mich, mache ich gerne. Aber das Ding ist doch, also ihr leugnet doch selbst, dass Antifaschismus revolutionär ist. So, also kann er nicht links sein, weil links ja in dem Sinne, in dem du das ja hoffentlich denkst, im sozialdemokratischen, was Revolutionäres gibt, was über die kapitalistische Gesellschaft hinausgeht. So, wenn Antifaschismus nicht radikal ist, was ihr überschreitet, dann ist er auch nicht links. Dann ist Antifaschismus erstmal nur, und deswegen, ich hoffe, du weißt, worauf ich hinaus will, dann ist Antifaschismus erstmal nur eine Verteidigung der aktuellen kapitalistisch-politischen Verhältnisse. Und ich weiß nicht, warum man da nie zu diesem Zweck mit Demokraten zusammenarbeiten soll. Oder in dem Fall, ich will nie mit deutschen Demokraten zusammenarbeiten, die sind mir zutiefst, also widerwärtiges Pack, ohne Frage so. Aber es gibt ja doch vernünftige Demokraten so. Also, warum ich zu dem Zweck nicht mit denen zusammenarbeiten würde, das habe ich auch schon jetzt mehrfach gesagt, weil es nicht mein Zweck ist, sondern mein Zweck ist das Entgegengesetzte, die Gesellschaft, wie wir sie haben, wegzumachen. Und da paktiere ich natürlich nicht mit den Leuten zusammen, die alles dafür tun werden, dass es so weit nicht kommt. Und der Punkt ist ganz einfach. Wir sind doch nicht gegen den vernünftigen Gedanken, was gegen Nazis, gegen Faschisten, wie auch immer man das jetzt bezeichnen mag, Nazis soll man Nazis nennen, zu tun. Sondern wir sprechen den Leuten, die es tun, ab, dass ihr Antifaschismus die dafür nötigen Mittel liefert, um etwas gegen die Gesellschaft an sich zu tun. Der Antifaschismus für sich genommen mag damit weiterhin vernünftig sein. Und wenn du meinst, die IDF ist antifaschistisch, ist das dann in deiner Diktion auch vernünftig. Aber dann ist das nichts, was sich noch identifizieren lässt mit einem revolutionären Ziel, ja, mit einem Umsturz der Gesellschaft. Ihr beschreibt doch selbst, dass Antifaschismus revolutionär ist. Also, Antifaschismus ist nicht revolutionär. Genau, ne? Aber wie könnt ihr dann Leuten, die antifaschistisches Handeln sozusagen schlecht reden, weil halt der revolutionäre Hintergrund bei den Leuten fehlt? Wie kann dann das verstehen? Das ist für mich unfair. Nein, wir kritisieren den Fehler, dass die Leute ihre antifaschistische Haltung in der radikalen Linken identifizieren mit einer Gegnerschaft gegen die Gesellschaft, die aber der Antifaschismus nicht hergibt. Und davon scheiden wir ja keinen guten oder richtigeren Antifaschismus, der das irgendwie begriffen hätte, sondern wir fordern heraus zu eben dieser anderen Diskussion, was sind die Grundlagen einer Kritik der Gesellschaft, die, wenn man unserem Text folgt, dann nicht mehr ausgeht vom Antifaschismus, die natürlich auch weiterhin nichts mit Nazis anzufangen weiß, außer sie halt... Das stimme ich dir dazu. Also, das ist jetzt aber, wie du schon am Anfang gesagt hast, eine Sache von den kommunistischen Gruppen, wo Antifa und NAG ist. Ja. Aber es geht doch, also war wenigstens mein Eindruck, geht es jetzt bei der Veranstaltung um Antifaschismus. Es geht jetzt nicht unbedingt darum, die Genesis von irgendwie neuen K-Gruppen irgendwie vorzuplanen oder vorzudenken oder sowas, sondern es geht darum, wie man Antifaschismus richtig betreiben würde, nämlich eurer Meinung nach nicht revolutionär. So. Und da sehe ich einfach nie, wie ihr sozusagen dann bürgerlichen Antifaschisten ihren Antifaschismus absprechen könnt. Weil sie machen ja genau das, was ihr sagt, die betreiben nicht revolutionären Antifaschismus. Ja, die betreiben als Antifaschismus genau das, was er ist, was aber noch kein Grund ist, das gut zu finden, indem wir den aber notwendig. Nie gut, aber notwendig. Das gut, wenn, auch eine kommunistische Bewegung wieder. Wenn du eine Sache für notwendig hinstellst, bedeutet es ja noch lange nicht, dass ich die kritiklos hinnehmen muss. Und es bedeutet auch noch lange nicht, dass ich mich dem einfach anschließen muss. Sondern da bleibt für mich trotzdem genügend Kritik übrig, um zu sagen, das, was die IDF macht, ist nicht mein Ding. Das, was irgendwelche zivilgesellschaftlichen Vereine machen, sind auch nicht mein Ding. Sondern mein Ding ist was anderes. Darüber muss gesprochen werden. Der Punkt, um den es jetzt gehen sollte, ist, dass diese Verbindung Antifa gleich linksradikal, gleich revolutionär nicht Bestand haben kann. Dafür gibt es keine inhaltliche Begründung. Man kann es natürlich immer wieder versuchen, miteinander zu begründen und aufzuladen und sich diesen Habitus zu geben. In der Praxis funktioniert es nicht und dafür gibt es ganz einfach inhaltliche Gründe, warum der Antifa zum Rest der Gesellschaft, was nichts mit Nazis zu tun hat, auch nichts einfällt. Und das war der Punkt, an dem wir ansetzen wollten. Wir wollten damit weder pauschal diskreditieren, was zivilgesellschaftliche oder bürgerliche Antifaschistinnen machen. Das ist nochmal ein Thema für sich. Ich glaube, da ist allerdings auch durchgedrungen, was da meine Haltung zu ist. Denn das, was die machen, ist natürlich stockaffirmativ. Und damit ist auch noch nicht gesagt, was man stattdessen machen sollte. Denn das habe ich auch bewusst offen gelassen. Wir haben diesen Masterplan nicht. Es geht dabei auch nicht um die Gründung neuer K-Gruppen. Ohnehin eine Vokabel, die jetzt wahrscheinlich zur Denunziation eingesetzt hast, wenn ich das richtig einschätze. Sondern es geht darum, die Diskussion zu starten, die sich damit befasst, was und mit welchen Inhalten getan werden muss, um das zu überwinden, was unter dem Label Antifaschismus bisher in der radikalen Linken geschehen ist. Ich mich jetzt dazu nur so ein bisschen fragen, also aus deiner Argumentation heraus, ist ja eigentlich so eine Bündnispolitik zum Beispiel mit so bürgerlichem Antifaschismus eigentlich unmöglich, so, weil es ja konterrevolutionär und sowieso, die wollen die demokratische Gesellschaft verteidigen, also eine Bündnispolitik unmöglich ist, und wie du das dann liest, also ich meine, nach deiner Argumentation ist ja quasi bürgerlicher Antifaschismus zutiefst konterrevolutionär oder antirevolutionär, deswegen ist Zusammenarbeit eigentlich unmöglich, aber wie soll man dann überhaupt irgendwie so eine weiß ich nicht, funktionierende antifaschistische Praxis hinbekommen? Der Atze hinter dir wollte antworten. Ich würde darauf reagieren. Die Frage ist ja, was willst du? Was willst du erreichen? Also was ist dein Ziel? Und willst du zum Beispiel, ist dein Ziel zum Beispiel in Wurzeln gegen Nazis vorzugehen, kannst du natürlich, weil du gehst ja nur gegen Nazis vor und natürlich zumal noch in Wurzeln, kannst du natürlich mit bürgerlichen Kräften zusammenarbeiten, wenn dein Ziel nur ist, gegen Nazis vorzugehen. Aber das heißt schlussendlich auch, dass dein Ziel nicht ist, nur gegen Nazis vorzugehen, sondern die gesellschaftlichen Zustände zu kritisieren, die Gesellschaftskritik zu üben, bist du bei den bürgerlichen antifaschistischen Kräften falsch. Weil du die dann genauso mit kritisieren musst. Und das Problem der Antifa ist ja, dass sie immer dafür hin und her springt. Sie erkennt diesen Widerspruch nicht. Also der wird weggeleugnet bei vielen Gruppen. Also der Widerspruch ist nicht deutlich. Der wird dem Antifaschismus, der erstmal nur ein Abwehrkampf gegen Nazis in dem Sinne ist, ein revolutionäres Gehalt angedichtet, was der eigentlich nicht drin ist. Ja, also dem stimme ich total zu. Es fehlt auch nicht, dass Antifaschismus irgendwas mit revolutionärem Gedankengutdiskurs alles zu tun hat. Aber also ich denke, man muss ja trotzdem irgendwie diesen Zwiespalt irgendwie schaffen, dass man irgendwie eine relativ wirksame antifaschistische jetzt nicht eine Masse, aber eine antifaschistische Praxis hinbekommt. Es gibt natürlich eine absolut radikale Kritik an bürgerlichen Zuständen. Aber wie man das überhaupt miteinander vereint, zum Standpunkt dann heraus? Ich glaube, das ist dann eher eine Frage der regionalen Gegebenheit. Also es gibt Orte, an denen ist nicht viel mehr drin als ein Abwehrkampf gegen Nazis für die Leute, die sich da selbst für die gesellschaftskritischen Leute. Aber es gibt natürlich auch Situationen in bestimmten Großstädten, da ist dieser Abwehrkampf zu einem gewissen Maße irgendwie nicht nötig, beziehungsweise wird überbewertet. Und da fällt ganz viel Potenzial ab gegenüber diesen Abwehrkampf, was eigentlich dafür genutzt werden könnte, die Gesellschaft weiterzuentwickeln. Dann, wenn das Fragenkontingent ist, also schon Diskussion. Also mich würde noch interessieren, warum ihr als Gruppe euch denn überhaupt noch als antifaschistisch bezeichnet und wie ihr genau denn nur als Gruppe arbeitet oder was eure Ziele sind, weil ihr euch ja selbst noch als antifaschistisch bezeichnet. Das stimmt. Darauf, dass wir mit dem, was wir sagen, uns in einen Selbstwiderspruch einhandeln, habe ich ja am Anfang schon hingewiesen. Also wir haben erstens lange Jahre nichts anderes gemacht und uns ist bis heute auch nichts Besseres zu tun eingefallen. Das ist ein Zustand, aber der ist ein Missstand. Und schon deswegen wollen wir die Diskussion darüber haben. Und wenn sich daran was ändert, mir könntest du nichts Besseres tun, wenn das passiert. Ja? Ansonsten hat es für mich auch die Folge gezeitigt, dass ich meiner Gruppe die Treue nicht mehr halte. Also wenn du wissen willst, das war meine persönliche Konsequenz daraus, dass ich natürlich unter den Bedingungen, dass ich einmal eine Kritik daran habe, nicht damit weitermachen möchte. Und da natürlich die Hoffnung besteht, dass auf die Anfänge der Erkenntnis vielleicht auch organisatorische Schritte folgen. Nur das ist halt für Leute, die aus einem Szenezusammenhang kommen, das betrifft nicht nur meine eigene Gruppe, für die es oftmals auch subkulturelle Gründe hat, dass sie in der Linken rumhängen, wirklich der 10. Schritt vorm Ersten. Das kann man nicht erwarten, dass sich das von heute auf morgen einstellt. Und ein zweiter Punkt kommt dazu, was gegen Nazis zu machen, also die Aufgabe, die hat sich nicht erledigt. Dass wir das nun machen müssen, das ist manchmal schade, weil manche Dinge sind eher eine Polizeiaufgabe. Ich hätte noch eine Anmerkung zu, das hat was ein bisschen mit der regionalen Gegebenheit hier zu tun. Was mich wundert ein bisschen, dass ich irgendwie im Februar hat ein bisschen dieses Prototyp dieser Diskussion auf praktischer Ebene in dieser Stadt hier stattgefunden. Eine Divergenz zwischen dem Nur-Passeran-Bündnis und dem Bündnis Kein Frieden mit Deutschland. Und mich wundert, dass das hier praktisch also gar nicht zur Ansprache kommt. Also ich weiß nicht, ob der Burgfrieden geschlossen wurde oder ob man die Diskussion gehen will, aber also mir fällt es nur gerade auf. Liegt vielleicht daran, dass beides gleich verfetzt haben und dann inhalten. Ja. Ja, vielleicht geht es doch einfach darum, dass die Diskussion bald wiederkommt und man auch mal über eine Sommerpause. Sommerpause sozusagen, okay. Also ansonsten sind Diskussionsveranstaltungen in Dresden schon durchaus dadurch geprägt, dass sie fast sehr oft immer auf den 13. Februar zu sprechen kommen und dann auch sehr oft nur dort waren. Insofern ist das möglicherweise auch ein Grund, weswegen man sich heute mal freut, den 14. zu beackern oder auf anderen Sichtweisen. Was natürlich nicht ausschließt, das noch jetzt anzureißen, wobei hier der Abend schon relativ weit fortgeschritten ist. Also keine Ahnung, wenn es Wortmeldungen dazu gibt, gerne mit Wort. Ja, ich würde noch ein Statement, also um nochmal auf meine Kritik in einem Satz zusammenzufassen. Also solange die Linke so erbärmlich und so schwach ist, wie die jetzt ist, und sie selbst nicht in der Lage ist, den Job zu erledigen, den bürgerliche Antifaschisten gerade erledigen, solange, finde ich, sollte sie, also in ihrer Kritik des bürgerlichen Antifaschismus etwas zurücknehmen. So, wenn die Linke selbst fit genug ist, irgendwie also der Bedrohung, wie ich erst geschildert habe, entgegenzutreten, dann ist das für mich auch wieder eine andere Sache. So. Aber bis dahin, denke ich, ist es ein Teil der Schwerpunkt. Und ich denke, der Forschung ist wirklich schon ganz am Ende gedacht. Also das sind zu viele Widersprüche. Hat es ja auch selbst geschildert. Lass ich so stehen, dass wir das Maul etwas zu voll nehmen. Aber gut, also wenn wir dann jetzt so in die Abschlusstagsordnung reingehen, das steige ich natürlich mit ein. Wir bedanken uns nochmal für das Referat und die kompetente und ausführliche Beantwortung der Fragen, die aufgetaucht sind. Natürlich auch eure Anwesenheit, zahlreiche Anwesenheit und euer Interesse an der Diskussion. Auch an dem, trotz all dem, wenn durchaus polarisierten Meinungen, fairen Diskussionen vor allem, das war doch sehr ausführlich alles. Und würde die Veranstaltung erstmal in dem Rahmen vielleicht beenden, wenn es da noch Fragen gibt. Ich glaube, gibt es danach vielleicht noch eine Möglichkeit, bei einem Bier oder Ähnlichem das zu klären. Und ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.